Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier, 29. Oktober 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In hartnäckigen Kämpfen haben Infanteriedivisionen im Zusammenwirken mit Verbänden der Luftwaffe den Zugang zur Halbinsel Krim erzwungen. Folgendes kann die Front vor allem notwendig brauchen. Folgendes müssen wir ihr deshalb zur Verfügung stellen. Überschuhe, nach Möglichkeit gefüttert oder mit Pelz ausgestattet. In entschlossener Ausnutzung unseres Sieges auf der Krim wird die Verfolgung des geschlagenen Gegners schwungvoll fortgesetzt. Der Nordrand des Jaila-Gebirges ist in breiter Front erreicht. Warme Wollsachen, Socken, Strümpfe, Westen, Unterjacken oder Pullover und warmes, vor allem wollenes Unterzeug. Deutsche und rumänische Truppen haben gestern Simferopol, die Hauptstadt der Krim, genommen und befinden sich in weiterem Vorgehen auf Sevastopol. Unterhemden, Unterhosen, Leibbinden, Brust- und Lungenschützer. Der Feind flog in der letzten Nacht an vielen Stellen in das Reichsgebiet ein. Durch Bombenwurf auf Wohnviertel, unter anderem auch in der Reichshauptstadt, hatte die Zivilbevölkerung geringe Verluste an Toten und Verletzten. Die angerichteten Schäden sind unbedeutend. Demgegenüber hatte die britische Luftwaffe besonders schwere Verluste. Jede Art von Kopfschützern, Ohrenschützern, Pulswärmern und Kniewärmern, Pelze im weitesten Sinne des Wortes, überhaupt alles aus Pelz wird an der Front dringend gebraucht und ist deshalb doppelt willkommen. Wie durch Sondermeldung bekannt gegeben, haben deutsche und rumänische Truppen gestern nach heftigem Kampf die wichtige Hafenstadt Kertsch genommen. Der Ostteil der Halbinsel Krim ist nunmehr ganz in unserer Hand. Gewünscht werden ferner gesteppte oder gefütterte Unterwesten, wollene Schals und Halstücher, überhaupt alles, was dazu dient, den Kampf gegen die in diesem Jahr so früh eingebrochene Winterkälte erfolgreich zu führen. Erfolgreiche Angriffe starker Kampf- und Jagdfliegerverbände richteten sich gegen sowjetische Truppenansammlungen und Transportkolonnen, sowie gegen Flugplätze und Eisenbahnen im Raum um Moskau und um Wologda. Moskau und Leningrad wurden in der vergangenen Nacht bombardiert. Wenn auf einen der großen Söhne unseres deutschen Volkstums diese Worte passen, dann auf Wolfgang Amadeus Mozart, dessen 150. Todestag wir heute und morgen in Wien namens und im Auftrage des ganzen deutschen Volkes mit einer tiefen Verneigung vor seinem unsterblichen Werk begehen. Wo wäre je in unserer Geschichte, sei es auf welchem Gebiet auch immer, ein Name so kometenhaft aufgestiegen? Wo hätte je ein solcher mit gleichbleibender Stärke und nie verblassend in seiner Leuchtkraft über drei verschiedenen Jahrhunderten gestanden? Man hat bei ihm fast den Eindruck, dass ein rätselhaftes Geschick ihn gleich nach seinem Tode körperlich wieder in das Reich der wesenlosen Schatten zurückgenommen habe, um ihn in seiner unvergänglichen, heute wie damals so jungen Musik umso strahlender in die Erscheinung treten zu lassen. Man forsche nicht mehr nach dem Wesen des Genies. Hier liegt es rein und makellos mit all seinen mystischen Geheimnissen vor unseren Augen. Wenn man seinen Namen nur hört, dann klingt gleich Musik auf. Dann spannen unvergängliche Melodien ihre goldenen Bögen. Dann lebt man wie von Zauberhand aus der Welt der irdischen Gebundenheiten versetzt, in der hellen und klaren, so wohltuenden Luft seiner Einfachheit, der Primitivität seines künstlerischen Empfindens, der Subtilität seiner musikalischen Ausdrucksformen. Dann hört man wie von Engelsstimmen gesungen das Jubilieren seiner Chöre, den weichen und betörenden Gesang seiner Geigen und den vollen und tragenden Grundton seiner Blasinstrumente.